1. Diocese Leid ist ein musikalisch Unterweisung von David, die dem Chorleiter zur Aufführung nach der Melodie Makalath anvertraut wird. 2. Ein törichter Mensch behauptet in seinem Hasen, dass es keinen Gott gibt, was zu abschulichem Unrecht führt, da niemand mehr nach moralischer Integrität strebt. 3. Gott blickte vom Himmel auf die gesamte Menschheit herab, zu prüfen, ob es jemanden mit Verstand gibt, der ernsthaft nach der Gemeinschaft im Sucht. For, es sagte sich jedoch, dass all Menschen abtrennig geworden und gemeinsam der Verdebnis anheimgefallen wären, so dass kein einziger mehr übrig blieb, der konsequent das gut tat. 5. Besitzen dies Jubeltäter den keinele Einsicht, wenn es mein Volk so selbstverständlich y brot verzehren und es debi wollig unterlassen, Gott im Gebet anzurufen. 6. Sie gerieten in heftig Panik, obwohl kein äußerer Anlass zur Furcht vorlag, weil Gott die Gebein der Belagerer zerstreut und sie aufgrund seiner Ablehnung öffentlich demütigt. 7. Moge die Rettung für Israel bald vom Zion kommen, wenn Gott das Schicksal seines Volks schließlich wendet, wer denn die Nacht kommen Jacobs und das ganze Volk Israel wolle Freud jubeln.